Fast mit der S-Bahn aufgefallen. Dein flackernder Blick, der irrte hin und her. Dein blasses Gesicht, die Schatten unter den Augen. Vergesse ich bestimmt nie mehr, wenn's zum Regenbogen geht. Du hast nie ein Wort gesagt, dabei hätte ich es tun sollen, habe es doch die ganze Zeit geahnt, wenn's zum Regenbogen geht. Wenn's zum Regenbogen geht, wenn's zum Regenbogen geht.